Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Es ist der 10. April 1895. Eine Karawane zieht los. 5 Männer, 8 Kamele, ein Hund namens Joldatsch und lebendige Essensvorräte. 3 Schafe, 10 Hühner und ein Hahn. Das Ziel? Sie wollen ins Herz der berüchtigten Wüste Taklamakan in China. Die Taklamakan ist eine der größten Flugsandwüsten der Welt. Ihr Gebiet ist größer als Deutschland. Meist nennt man diese Wüste aber nicht Taklamakan. Man nennt sie Wüste des Todes. Geleitet wird die Expedition von dem Schweden Sven Hedin. Auf einem weißen Kamel reitet der blonde Mann der Karawane voran. Schon als Kind träumte er davon, ein großer Entdecker zu werden. Glücklich der Knabe, der schon in den ersten Schuljahren seinen späteren Beruf entdeckt. Dieses Glück war mir beschert. Schon im Alter von 12 Jahren sah ich mein Ziel ziemlich deutlich vor mir. Meine besten Freunde war die lange Reihe der Helden der Polarforschung. Ich las alte und neue Bücher über den Kampf um den Pol und zeichnete Karten von jeder einzelnen Expedition. Ich wälzte mich während unserer nordischen Winter im Schnee und schlief bei offenen Fenstern, um mich abzuhärten. Wenn ich erst erwachsen und ausgebildet war, dann wollte ich mit Leuten, Hunden und Schlitten mein eigenes Schiff besteigen und durch Nacht und Eisfelder geradewegs auf den Punkt zugehen, wo immer nur Südwind weht. Seine großen Entdeckungen sollte Sven Hedin dann aber nicht im ewigen Eis der Pole machen, sondern in Asien, im glühenden Sand der Wüste Taklamakan. Voller Angst erzählen die Menschen, die am Rande dieser Wüste wohnen, dem Schweden von Geisterstimmen, die einen in die Irre führen, und von den verzweifelten Schreien der Toten unter dem Sand. Nachts könne man das Wimmern und Röcheln der elendig Verdursteten hören. Zahlreiche Karawanen sind in der Wüste ohne Wiederkehr der Taklamakan umgekommen. Die Wüstenbewohner berichten von dem unheilbringenden Karaburan, dem schwarzen Sturm. Eine schwarze Walze, die plötzlich wie aus dem Nichts erscheint und alles, aber auch alles auf ihrem Weg zerstört. Die Einheimischen raten dem jungen Sven Hedin, er ist noch nicht mal 30 Jahre alt und er hat keinerlei Wüstenerfahrung, dringend davon ab, diese Wüste auch nur zu betreten, geschweige denn, durch sie hindurchzuziehen. Sie munkeln aber auch von unermesslichen Schätzen unter dem Sand, von untergegangenen Königreichen und wertvollen alten Schriften, die es im Herzen der Taklamakan gibt. Wie ein Kind lauschte ich all diesen abenteuerlichen Sagen. Sie hypnotisierten mich. Ich wurde blind gegen jede Gefahr. Die unheimliche Wüste verhexte mich. Sogar die Sandstürme erschienen mir prachtvoll und bezaubernd. Noch etwas treibt Sven Hedin dazu, trotz aller Gefahren in die Taklamakan zu gehen. Etwas, das außer seiner Schwester Alma niemand weiß. Sven Hedin ist unsterblich verliebt in ein Mädchen namens Mille. Sie war 17 Jahre alt. Ich 26, als wir uns zum ersten Mal begegneten. Sie war strahlend in ihrer Jugend, Unschuld und Schönheit. Sie war blond und hatte Augen vom wunderbarsten Blau. Es gefiel ihr, in meinen Skizzenbüchern zu blättern und den prächtigen Geschichten aus dem Orient zuzuhören. Mille heißt eigentlich Maria. Maria Broman. Und als Sven Hedin 1,5 Jahre früher von ihr in Stockholm Abschied nahm, sagte sie dem Entdecker, sie sei noch zu jung, um sich für immer an ihn zu binden. Sven Hedin stellt sich vor, wie sie wohl darauf reagiert, wenn er mit Schätzen, die er unter dem glühenden Sand gefunden hat, heimkommt. Dann wird sie ihn bestimmt nicht mehr abweisen. Sven Hedin stellt eine Karawane zusammen und macht sich ausgerechnet zur allerschlechtesten Jahreszeit auf den Weg. Im April, zur Sandsturmsaison. Das Abenteuer, in das die Karawane dann gerät, macht Sven Hedin schlagartig in aller Welt berühmt. Was ist dran an den Gerüchten über die Schätze unter dem Sand, nach denen der schwedische Abenteurer gesucht hat? Diese Frage stelle ich Bruno Baumann. Er ist einer der besten Wüstenkenner der Welt. Gleich mehrmals zog er durch die Taklamakan. Zuletzt mit einer Kamelkarawane auf den Spuren von Sven Hedin. Ich bin überzeugt, dass es vor allem in der Taklamakan-Wüste noch riesige Schätze zu finden gibt. Ganze Siedlungen praktisch unter dem Sand begraben. Man hat hier noch sehr wenig geforscht. Man hat nur das gesucht, was einfach zugänglich war, was sichtbar war. Aber es gibt meiner Meinung nach noch viel unter dem Sand verborgen. Und auf meiner allerersten Durchquerung der Taklamakan im Jahre 1989 hatte ich eine alte Stadt wiederentdecken können und dürfen. Eine alte Ruinenstadt aus der Zeit der Seidenstraße, 1000 Jahre alt, die heute vollkommen unterm Sand liegt, wo nur noch ein paar Holzpfähle, die man dann freilegen kann, und je tiefer man sie vom Sand befreit, desto mehr kommen dann Mauerreste zum Vorschein. Dann kann man alte Münzen dort finden. Dann kann man, wenn man Glück hat, natürlich Schriften finden, denn das trockene Wüstenklima, es gibt ja null Luftfeuchtigkeit dort, kann alles bestens konservieren. Vor Tausenden von Jahren gab es in den Wüsten der Erde noch viel mehr Wasser, Oasen, ganze Flusslandschaften und Seen, an denen Menschen lebten. Heute kann man sich kaum noch vorstellen, dass zum Beispiel die Sahara vor 8000 Jahren noch eine blühende Landschaft war, in der selbst große Tiere wie Elefanten und Giraffen ausreichend Wasser zum Leben fanden. Später versiegte das Wasser. Die Menschen mussten ihre Siedlungen verlassen. Es sind die Spuren von solchen Siedlungen, nach denen Sven Hedin sucht. Seine Chancen, etwas zu finden, stehen gut. Vorausgesetzt, er hat genug Wasser dabei. 1895. Zurück zu Sven Hedin und seiner Karawane, die er später nur noch als die Todeskarawane bezeichnete. Schon bei seinem Aufbruch hat Sven Hedin dunkle Vorahnungen. Ich kann unseren Zug in der Tat mit nichts anderem als mit einem Leichenzuge vergleichen. Heute höre ich die Karawanenglocken mit dumpfem, unheimlichem Klang in langsamem, feierlichem Takte wie zum eigenen Begräbnisse der Karawane. Was war auch in Wirklichkeit das Ziel anders als ein stilles Grab im ewigen Sande bereitet? Der Schatzsucher ist düster gestimmt. Kurz vor seinem Aufbruch hat ihm ein Kurier den Brief seiner Schwester Alma gebracht. Für Sven Hedin enthält er eine niederschmetternde Nachricht. Mille, seine kleine Mille, war dabei, sich mit einem anderen Mann zu verloben. Mir wurde schwarz vor Augen. Ich konnte mir kein Leben ohne sie denken. Es war doch ihretwegen, dass all diese großen Eroberungen im Herzen Asiens gemacht werden sollten. Ich war bereit, mich allen denkbaren Mühen zu unterziehen, nur um ihre Bewunderung und ihr Lob zu gewinnen. Und jetzt begleitete sie mich nicht einmal in Gedanken und war dabei, ihr Herz einem anderen zu schenken. Da konnte ich genauso gut vor Durst in der Wüste verschmachten. Liebe macht den Menschen blind, sagt man. Aber auch Liebeskummer trübt die Sinne. Einer von Sven Hedins Männern ist ein Mann namens Jolci. Alle, auch Sven Hedin, wissen, dass Jolschi ein berüchtigter Räuber ist. Er nimmt ihn dennoch mit, weil Jolschi, den Namen kann man mit der Wegweiser übersetzen, sich in der Wüste gut auskennt. In seinem Liebeskummer überwacht Hedin diesen unzuverlässigen Mann nicht bei der überlebenswichtigen Aufgabe, den Kamelen das Wasser für die Expedition aufzuladen. Die Temperatur liegt bei 63,5 Grad Celsius. Der Sand glüht. Die Dünen, die die Karawane überqueren muss, sind 60 Meter hoch. Eine unvorstellbare Strapaze. 2 Wochen sind sie bereits unterwegs. Da bemerkt Sven Hedin, dass die Wasserbehälter merkwürdig hohl klingen. Er erschrickt, als er feststellt, dass das Wasser nur noch für 2 Tage reicht. Jolschi hat aus Bequemlichkeit zu wenig aufgeladen. Bitter bereut Sven Hedin sein leichtsinniges Vertrauen in diesen Mann. Ab sofort muss das Wasser eisern rationiert werden. 5 Tage dauert es. Dann ist der unwiderruflich letzte Tropfen getrunken. Die Kamele stürzen immer häufiger. Und schließlich fallen die ersten von einem Moment auf den anderen tot um. Da spürt man Entsetzen, wenn man die Wüstenschiffe zu Wracks werden sieht. Wenn ein kraftloses Kamel anfängt zu weinen, kann man sicher sein, dass der Tod nah ist. Seinen flehenden Blick vergisst man nie mehr. Ich kann ihn jetzt noch Jahre danach auf mich gerichtet spüren. Im Bett, wenn der Schlaf sich nicht einstellen will. Am Schreibtisch zu Hause. Aber was soll man tun? Das Tier muss zurückgelassen werden. Der Marsch geht weiter. Sonst gehen alle zugrunde. Die Menschen haben vor Augen, was auf sie zukommt. Ein qualvoller Tod durch Verdursten. Einer der Männer, sein Name ist Mohammed, fängt an, wirres Zeug zu reden. Der Mangel an Wasser hat ihn verrückt gemacht. Einmal sehen sie am Horizont Wolken. Hoffnung keimt auf. Sie glauben, dass es regnen könnte. Aus der Tiefe ihres Herzens beten die Männer zu Gott. Doch die Wolken lösen sich wieder auf. Aus Verzweiflung töten sie das letzte Schaf und den Hahn, um das Blut der Tiere aufzusaugen. Sven Hedin erinnert sich später genau an diese Momente. Ausgemergelt, mit blödsinnigem Gesichtsausdruck und starren Augen, saß Jolschi vor dem Zelte und kaute an den feuchten Lungen des Schafes. Seine Hände waren blutig und das Gesicht ebenfalls mit Blut befleckt. Jeder Versuch, an Wasser zu kommen, scheitert. Die Männer graben im staubtrockenen Sand einen tiefen Brunnen. Alles umsonst. Sie finden kein Wasser. Da trinken 2 Männer das scheußlich stinkende Kamelpipi. Ihnen wird so schlecht, dass sie nicht mehr weiter können. Und dann kommt Wind auf, der zum Sturm wird. Der gefürchtete Karaburan, der schwarze Sandsturm, verwandelt die Wüste in ein unbarmherziges, reißendes Meer aus Sand. Jetzt geben die meisten Expeditionsteilnehmer auf und legen sich zum Sterben in den Sand. Weitere Kamele verenden qualvoll. Und auch Sven Hedins treuester Begleiter, der Hund Joldatsch, stirbt. Es ist der schlimmste Tag im Leben des schwedischen Abenteurers. Er lässt die Sterbenden in einem Todeslager zurück und kämpft sich nur noch mit einem Begleiter durch, mit einem Mann namens Kasim. Von nun an laufen Sven Hedin und Kasim nachts, wo es kühler ist. Tagsüber graben sie sich nackt im kühlenden Sand ein. So kommen sie mühsam weiter. Nach 5 Tagen ohne Wasser sehen sie in der Ferne das rettende Flussbett des Flusses Kotan Daria. Und dann folgt das, was in die Geschichte der Abenteuerliteratur als die Sache mit den Stiefeln eingegangen ist. Auch Kasim ist schließlich 500 Meter vor dem rettenden Ufer inmitten eines Pappelwaldes verdurstend liegen geblieben. Am Fluss angekommen, stillt Sven Hedin seinen Durst. Dann überlegt er, mit welchem Gefäß er Kasim Wasser bringen soll. Er hat ja nichts dabei. Dem großen Mann fällt auch in dieser Situation das Richtige ein. Die Stiefel. Natürlich meine schwedischen wasserdichten Stiefel. Sie waren mir ebenso sicher wie irgendein anderes Gefäß. Als ich bei Kasim ankam, lag er noch in derselben Stellung, wie ich ihn verlassen hatte. Er betrachtete mich mit wildstarrenden, blödsinnigen Blicken. »Willst du Wasser haben?«, fragte ich gelassen. Er schüttelte den Kopf und sank zusammen. Er ahnte nicht, was die Stiefel enthielten. Ich nahm den einen Stiefel und ließ ihn das Schwappen des Wassers hören. Er zuckte zusammen, stieß einen unartikulierten Laut aus, und als ich ihm den Stiefel an die Lippen setzte, trank er ihn in einem Zuge aus. Und im nächsten Augenblicke leerte er auch den anderen. Sven Hedin wird durch dieses Abenteuer in der ganzen Welt bekannt. Ab sofort ist er ein Held. In Stockholm wird er von einer jubelnden Menschenmenge empfangen und vom schwedischen König wird er als letzter Schwede überhaupt in den Adelsstand erhoben. Seine Bücher verkaufen sich millionenfach in aller Welt. Sven Hedin wird überall, wo er auftaucht, gefeiert wie heute nur die Popstars. Und was ist mit Mille? Mit seiner Mille? Wird sie ihn zu guter Letzt nicht doch noch heiraten? Mille würde ja sagen, lässt sie ihn wissen. Aber nur unter der Bedingung, dass Sven Hedin sein Abenteuerleben aufgibt. Alles würde der Schwede für dieses Mädchen tun. Alles. Nur das. Das eine. Kann er einfach nicht. Da erwachte mein Stolz wieder. Und ich antwortete, ich könnte niemals meine Berufung verraten. Nicht einmal um der Frau willen, die ich liebte. Sie erwiderte mit kaum hörbarer Stimme, dass es das Beste für uns beide sei, wenn jeder seinen eigenen Weg ginge. Falls meine Liebe zu dem öden Asien größer sei als meine Liebe zu ihr. Sven Hedin setzt, wenn auch mit schwerem Herzen, sein Entdeckerleben fort. Und die Berichte, die er darüber verfasst, begeistern Millionen Menschen in vielen Ländern der Erde. Durch Sven Hedin ist Bruno Baumann das geworden, was er heute ist. Es war der Schwede, der Bruno Baumann dazu brachte, alle Sicherheit aufzugeben und durch die Wüsten zu ziehen. Ja, das war ein sehr frühes Jugenderlebnis, als ich irgendwann einmal ein Buch geschenkt bekam mit dem Titel »Durch Asiens Wüsten«. Und in diesem Buch hat dieser Schwede, von dem ich damals nichts wusste, ich hatte keine Ahnung, dass das ein großer, berühmter Forscher war, einer der bekanntesten geografischen Eroberer, ein Kartograf und dergleichen, sondern ich las dieses Buch und ich las vor allem eine Geschichte, die mich sehr, sehr berührt hat. Eben die Geschichte der Todeskarawane, bei der der letzte Begleiter Sven Hedins mit Hilfe der wasserdichten schwedischen Stiefel gerade eben noch gerettet werden konnte. Dieser Reisebericht brachte Bruno Baumann in die Wüste. Also diese Todeskarawane hat mich nicht so abgeschreckt, dass ich gesagt habe, die Wüste, nein, da lasse ich die Finger davon, das ist eine schreckliche Landschaft, da habe ich nichts verloren, sondern das Gegenteil war der Fall. Ich wollte einfach erfühlen, spüren, was es bedeutet, in einem solchen Sandkasten für Erwachsene unterwegs zu sein. Es hat auch natürlich mich berührt, weil dieser Untergang der Karawane so etwas Unvorstellbares für mich war, weil ich es mir nicht vorstellen konnte, wie das alles abgelaufen sein musste. Diese Ängste, das Wissen, kein Wasser mehr zu haben, aber gleichzeitig keine Möglichkeit, an Wasser heranzukommen. Dieser Wettlauf gegen die Zeit, gegen das Verdursten. Ich wollte einfach selber einmal die Möglichkeit haben, zumindest ein bisschen davon zu verstehen. Über Jahre lässt Bruno Baumann Sven Hedins Reisebericht nicht mehr los. Immer wieder versucht er, sich in Sven Hedin hineinzuversetzen. Mit jeder seiner Reisen in die Wüste wachsen seine Zweifel an dem Schweden. Bruno Baumann kommt an Sven Hedins Reiseberichten plötzlich vieles reichlich unwahrscheinlich vor. Vor allem eben, dass er berichtet, er wäre 5 Tage ohne einen Tropfen Wasser, nachdem der letzte Tropfen Wasser verbraucht war, durch die Wüste gelaufen, durch die Taklamakan. Das hielt ich für unmöglich, für ausgeschlossen, weil ich ja bei meinem vorangegangenen Versuch, die Gobi-Wüste solo, ohne Kamele, ohne Partner zu durchqueren, in eine verdursten Situation selber hineingeschlittert war und weil ich selber am eigenen Leib verspürt habe, dass nachdem der letzte Tropfen Wasser verbraucht war, ich keine 2 Tage mehr hätte dort überleben können. Bruno Baumann lassen seine Zweifel keine Ruhe mehr. Und eines Tages trifft er eine Entscheidung. Er beschließt, Sven Hedins Reisebericht vor Ort in der Taklamakan zu überprüfen. Ich wollte genau seinem Weg, seiner Spur dieser Todeskarawane folgen, exakt. Und zwar 100 Jahre später und um dieselbe Jahreszeit mit der annähernd gleichen Anzahl von Kamelen wie er, mit der annähernd gleichen Anzahl von Begleitern, sodass möglichst ähnliche Bedingungen da waren, um daraus Rückschlüsse zu ziehen, wie das alles abgelaufen sein konnte und musste. Noch etwas treibt Bruno Baumann an. Sven Hedin musste seine Ausrüstung, darunter Bücher, Porzellan, Pelze, Lebensmittel und hunderte von belichteten Fotoplatten im sogenannten Todeslager zurücklassen. Alles wäre im trockenen Wüstenklima bestens erhalten. Diese Ausrüstung wiederzufinden, käme einer Sensation gleich. Natürlich war mir klar, dass die Chancen 50-50 stehen würden, denn in 100 Jahren haben sich über diese Reste seiner Karawane, über all die Dinge, die er dort im Wüstensand zurückgelassen hat, Hunderte und Hunderte von Sanddünen drüber bewegt. Die sind hinübergezogen und wieder weiter und die nächste und die nächste. Und da konnte es natürlich sein, entweder war so etwas frei in dem Augenblick, in dem ich dorthin kam, oder beim nächsten Sandsturm schon wieder verlegt. Ähnliche Bedingungen. Das heißt, dass auch Bruno Baumann mit seiner Karawane zur Sandsturmsaison aufbricht. Genau wie Sven Hedin. Diese Sandstürme in der Taklamakan, die kommen nicht regelmäßig und aus einer Richtung, die kommen aus vielen verschiedenen Richtungen, sodass dieses Sandmeer wie ein Meer aus Wasser aufgewühlt wird. Und zwar chaotisch aufgewühlt, nicht nach einem bestimmten System, sondern das ist ein unglaubliches Wirrwarr, wie ein Irrgarten, in dem man sich bewegt. Und diese Stürme kommen urplötzlich, ohne Ankündigung. Man hat normalerweise in der Wüste immer den blauen Himmel, man hat nie eine Wolkendecke. Aber plötzlich ist es vor einem schwarz oder hinter einem. Man merkt es oft gar nicht und dann spürt man ein feines Vibrieren in der Luft. Es ist, als würde sozusagen die Natur den Atem anhalten und dann sieht man eine dunkle, schwarze Mauer, eine Walze auf einem zukommen. Dann weiß man aber schon, dass es fast zu spät ist, denn man hat ja keine Chance mehr, sich zu schützen. Dann gibt es nur eine Möglichkeit, die Tiere, die Kamele, die spüren den Sandsturm natürlich auch. Instinktiv, die legen sich zu Boden, mit dem Hinterteil gegen die Windrichtung gerichtet, wir drücken uns dann an ihre Körper, wir schützen uns mit Tüchern, legen uns ganz an die massigen Körper der Kamele und suchen hinter den Kamelen Schutz. Das ist die Möglichkeit, sich vor einem Sandsturm zu schützen. Das ist ein beklemmendes Gefühl, weil man ja nicht weiß, wie lange so ein Sandsturm währt, weil der Staub, der aufgewirbelt ist, manchmal so fein ist, dass man fast zu ersticken droht. Am schlimmsten ist ein Sandsturm, wenn er einem nachts trifft. Wenn man im Zelt liegt, wenn es plötzlich losbricht und man alles daran setzen muss, dass das Zelt nicht einfach flach zu Boden gedrückt wird, dann liegt man im Zelt und hat diesen ganz feinsten Staub, denn es gibt kein Zelt, das diesen Staub gewissermaßen fernhalten kann und man erstickt förmlich. Ich habe manchmal sogar das gemacht, dass ich die Zelttüren aufgerissen habe, damit das durchzieht, und die Beine nach oben gestemmt, die Arme zur Seite, damit ich verhindere, dass das Zelt einfach platt gedrückt wird. Sandstürme hin, Sandstürme her. Bruno Baumann hat keine Angst vor der Expedition in die Taklamakan. Selbstbewusst macht er sich auf den Weg. Er weiß, er hat inzwischen viel mehr Erfahrung mit der Wüste, als Sven Hedin hatte. Außerdem hat er eine topmoderne Ausrüstung. Er hat einen Satellitenkompass, ein sogenanntes GPS. Damit kann man seine Position auf der Erde metergenau bestimmen. Er hat, anders als Sven Hedin, exakte Landkarten. Und das Wichtigste, er nimmt im Gegensatz zu dem Schweden ausreichend Wasser mit. Das glaubt er jedenfalls. mitten in der extremen Wüste merken sie, dass das Wasser zur Neige geht. Jetzt gibt es kein Zurück mehr, nur noch ein Vorwärts, und zwar so schnell wie möglich. Der Sand glüht. Die Dünen türmen sich vor ihnen wie riesige Hochhäuser. Sand, Sand, Sand, so weit das Auge reicht. Die Kamele werden immer schwächer und damit langsamer. In dieser extremen Wüste brauchen Kamele viel mehr Wasser als sonst. Das konnte vorher niemand wissen, sagt Bruno Baumann. Die Karawane verliert wertvolle Zeit. Sie sind länger unterwegs als geplant. Und auf einmal ist kein Wasser mehr für die Tiere da. Keiner von ihnen weiß, dass Kamele immer bis zu ihrem absoluten Endpunkt gehen. Es ist nicht erkennbar, sondern ein Kamel geht, hält an, fällt um und stirbt. Und das kam für uns wie aus heiterem Himmel. Ich werde nie vergessen, diese erste Situation, als ich vorauslief, als ich die Spur suchte, als ich wartete und wartete und wartete und die Karawane kam nicht nach, was sollte ich anders tun, als auf meiner Spur wieder zurückzulaufen. Und da sah ich, dass das erste Kamel umgefallen war. Das traf mich wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Und da wusste ich, jetzt wird es ernst. Bruno Baumann erlebt Sven Hedins Todeskarawane jetzt leibhaftiger nach, als ihm lieb ist. Es geht Schlag auf Schlag. Ein Kamel nach dem anderen legt sich ohne Vorwarnung zum Sterben in den Wüstensand. Die übrige Karawane schleppt sich mühsam weiter. Sven Hedin schrieb damals vor 100 Jahren über die Situation: Erst sterben die Kamele, dann sind wir dran. Das hat Bruno Baumann vor Augen. Und das wissen auch seine Begleiter. Einer der einheimischen Kameltreiber dreht durch. Er bekommt einen sogenannten Wüstenkoller. Der Wüstenkoller ist nichts anderes als Angst. Angst, eine Angst, die einem verrückt macht, die praktisch das Gehirn ausschaltet und man Dinge tut, die irrational sind, die natürlich vollkommen lebensbedrohend sind. Es ist ganz klar, wenn ich ohne Wasser in die falsche Richtung, in die Wüste hinein zurücklaufe, ist das praktisch Wahnsinn. Und in einem solchen Anflug von Wahnsinn hatten wir ihn gerade noch stoppen können. Also mussten wir auf den aufpassen, damit er nicht irgendwo zurückbleibt, die Schaufel wegwirft, die wir dabei hatten, oder überhaupt umkehrt in die falsche Richtung davonläuft, aus Angst. Nachdem sich die letzten beiden Kamele zum Sterben in den Sand gelegt haben, laufen Bruno Baumann und seine Männer um ihr nacktes Leben in Richtung Osten. Sie haben Glück. Sie stoßen auf eine lebende Pflanze. Eine Tamariske. Mutterseelen allein ragt sie aus dem Wüstensand empor. Wo Pflanzen sind, da ist auch Wasser. Man muss nur danach graben. Hätten wir diese Pflanze nicht gefunden, hätten wir dort alles verloren. Wäre es uns noch schlimmer ergangen als Sven Hedin, der immerhin ein oder zwei Kamele retten konnte. Wir hatten zu diesem Zeitpunkt praktisch alles zurückgelassen in der Wüste, alle Kamele, alles, was wir dabei hatten, nur das, was wir am nackten Körper mit uns trugen. Und dann stießen wir auf diese allererste Pflanze. Dort gruben wir erfolgreich einen Brunnen, liefen zurück, holten die verdurstenden letzten beiden Kamele noch und führten sie an diesen Brunnen. Und so konnten diese beiden Tiere überleben und wir natürlich auch. Zurück zu Sven Hedin, zurück zum Jahr 1897. Um Mille zu vergessen, stürzt sich Sven Hedin nach der Trennung von ihr in 1000 Aktivitäten. Ich habe keine Minute frei gehabt. Einmal machten mir 5 Personen zur gleichen Zeit ihren Besuch. 2 Tage kam ich nicht dazu, mich zu rasieren. Sie haben sich förmlich um mich gerissen. Und ich habe keine einzige Nacht ausgeschlafen. Heute würde man Sven Hedin einen Workaholic nennen. Einer, der rund um die Uhr arbeiten muss, um sich wohlzufühlen. Allein in den beiden Jahren nach der Taklamakan-Expedition schreibt er 3 dicke Bücher. Bis zu seinem Tod im Jahr 1952 bringt er 98 Bücher heraus und zeichnet 3000 Bilder von Landschaften, von Tieren, von Menschen, denen er auf seinen Reisen begegnet. Dazu hält er unermüdlich in ganz Europa Vorträge, und zwar in 5 verschiedenen Sprachen. In St. Petersburg, Kopenhagen, Hamburg, London und Paris. Aber nach der Sache mit Mille will er eigentlich nur eines, nämlich weg. Weg von Mille, weg aus Europa. Er sehnt sich nach der Stille der Wüste. Die Wüste ist ein Ort der Geräuschlosigkeit. Man hört dort nur die Geräusche, die man selber macht. 1899 ist es dann soweit. Sven Hedin ist wieder in Asien. Ich genieße es, wieder im Freien im Zelte zu wohnen. Vor mir ganz Asien und eine Welt von Hoffnungen auf neue, wichtige Entdeckungen. Er bricht von dem Dorf Leilik zu einer weiteren Expedition in die Taklamakan auf. Dieses Mal begibt er sich auf eine für seine Zwecke gebaute kleine Fähre und fährt 2000 Kilometer auf dem Tarim-Fluss bis zum Lop-Nor-See. Wird er dieses Mal kostbare Schätze unter dem Sand entdecken? Am Ufer des Tarim baut er eine Art Basislager auf und dringt mit einer kleinen Karawane wieder in die Taklamakan vor. Tatsächlich stoßen sie in der östlichen Taklamakan Ende März 1900 auf die Überreste einer alten Siedlung. Ein paar alte chinesische Münzen, einige Metallbeile und holzgeschnitzte Figuren. Mehr gibt seine Entdeckung nicht her. Wo sind die Spuren der alten Königreiche? Wo ist der unermessliche Reichtum, von dem alte Schriften berichten? 338.000 Quadratkilometer Sandwüste. Wo fängt man da an zu suchen? Dem Schweden kommt der Zufall zu Hilfe. Auf dem Weg zurück zum Basislager lässt Sven Hedin seine Männer im Wüstensand nach Wasser graben. Erschrocken stellt der Kameltreiber Ördek fest, dass er den einzigen Spaten, den sie besitzen, bei der alten Siedlung vergessen hat. Ausgerechnet den Spaten. Der Spaten. Bruno Baumann erklärt, warum ein Spaten auch heute noch der wichtigste Ausrüstungsgegenstand bei einer Wüstenexpedition ist. Bis vor einiger Zeit hätte ich vielleicht noch gesagt, das Wichtigste ist der Kompass oder gar der Satellitenkompass, das GPS-Gerät gewissermaßen, das einem die Position anzeigt und gewährleistet, dass man nicht falsch geht. Aber nach der letzten Erfahrung muss ich sagen, ist es ein Spaten, denn was nützt es einem zu wissen, wo Wasser ist? In der Wüste ist das Wasser meistens unter der Erde oder unter dem Sand. Und wenn man nichts dabei hat, um zu graben, dann nützt einem der Kompass auf die beste Karte nichts, denn dann würde man an der Stelle, wo es drunter Wasser gibt, vielleicht 1-2 Meter tiefer nur verdursten. Sven Hedin schickt Ördek zurück zu der alten Siedlung. Erst nach vielen Stunden kommt der Kameltreiber zurück. Er ist in einen Sandsturm geraten und hatte sich verirrt. Aber dabei ist er auf prachtvolle Häuser gestoßen, mit reich geschnitzten Holzplanken. Sven Hedin würde sich am liebsten sofort zu Ördeks Stadt aufmachen. Aber sie haben kaum noch Wasser und der heiße Sommer naht. Sie müssen die Expedition aufschieben. Anfang März 1901 ist es endlich soweit. Sven Hedin bricht Richtung Süden auf und findet den Platz, den ihm der Kameltreiber beschrieben hat. Die mitgenommenen Spaten wurden in den Sand gestochen und nach einer Weile tauchte Buddha selbst auf. Das Bild war von Holz und hatte noch Kopf und Arme. Sie finden weitere Buddha-Standbilder. Manche sind reich verziert und immer wieder finden sich Fische in den Ornamenten. Warum Fische? So wie das Land jetzt aussieht, wäre der Fisch das letzte Tier, an das man denken würde. Fische gehören nicht in die Wüste, sondern ins Meer. Oder in einen See. Sven Hedin kommt dem Rätsel des Untergangs der Städte der Taklamakan Schritt für Schritt näher. Der Künstler würde nie auf den Gedanken geraten sein, einen so wenig dekorativen Gegenstand wie den Fisch in seinen Schnitzereien zu verwenden, wenn dieses Tier nicht eines der wichtigsten Nahrungsmittel der Bevölkerung gebildet hätte. Die untergegangenen Städte der Taklamakan lagen also einst an Seen. Nur, Wohin sind diese Seen verschwunden? Was ist passiert? Ördeks Entdeckung ist nur der Anfang. Sven Hedin findet weitere Ruinenplätze und dann, 10 Kilometer von Ördeks Entdeckung entfernt, stößt er auf die untergegangene Königsstadt Lulan. Welch herrlicher Aufenthaltsort muss es gewesen sein, als der Tempel noch mit seiner zierlichen bemalten Fassade prunkte und auf mehreren Seiten von dicht belaubten Pappelhainen umgeben war, die nur durch Seebuchten, Felder und von gewundenen Kanälen bewässerte Äcker voneinander getrennt waren. Im Süden dehnte sich der gewaltige blaugrüne Wasserspiegel des Lopnor aus, umrahmt von Hainen und mächtigen Schilf- und Binsenfeldern und reich an Fischen, Wildenten und Gänsen. Die untergegangene Königsstadt Lulan lag früher an dem See Lopnor. Fischer auf Einbäumen gingen auf diesem See ihrer Arbeit nach. Die Stadt war eine fruchtbare Oase mit wohlduftenden Obstgärten, umgeben von Wäldern, in denen Tiger umherstreiften. Eine Stadt an der Seidenstraße. Seidenstraße nennt man die alten Handelswege von Osten nach Westen, von China nach Rom, auf dem in früheren Zeiten Handelskarawanen zogen, beladen mit kostbaren Gütern. Die Bewohner der Stadt Lulan waren deshalb wohlhabend. Sven Hedin verspricht seinen Männern eine Belohnung für jedes Schriftstück, das sie finden. Mühevoll durchsieben sie den Sand in den prachtvollsten Gebäuden und finden so gut wie nichts. Ganz zum Schluss wenden sie sich einer einfachen, unansehnlichen Hütte zu, einer Abfallgrube. Und ausgerechnet diese Abfallgrube erweist sich als ergiebiger Fundort. Ein paar hundert beschriebene Papierstücke und 42 beschriebene Holzstäbe kommen zutage. Dieser Fund war ein Triumph. Ich sah voraus, dass diese Blätter ein kleines Stück Weltgeschichte enthalten. Die Muselmänner hofften wie gewöhnlich, Gold zu finden. Aber ich hätte die zerrissenen, schmutzigen Brieffragmente nicht gegen große Schätze eingetauscht. Vor Sven Hedins Augen erwacht die versunkene Stadt Lulan zu neuem Leben. Er findet Neujahrsglückwünsche, die fast 1800 Jahre alt sind. Ein Verzeichnis mit Namen von Leuten, die vor 1300 Jahren ihre Steuern nicht bezahlt haben. Schreibübungen von Kindern sind unter den Papierstücken. Witze, kleine Geschichten, Lebensmittelbestellungen eines Kaufmanns. Auf einem Holztäfelchen sind die Sorgen eines Soldaten festgehalten, der seit Jahren von seiner Familie getrennt lebt und darunter schrecklich leidet. In der Blütezeit der Stadt, im Jahr 260 nach Christus, waren in Lulan 1000 Soldaten stationiert, erfährt Hedin. Es gab Schulen, eine Krankenstation, sogar eine Post. Nur 70 Jahre später gibt es aus Lulan keine Nachricht mehr. Sven Hedin löst das Geheimnis, warum Lulan untergehen musste. Der Tarim-Fluss, der nicht nur den See Lopnor, sondern auch die Stadt Lulan mit Wasser versorgte, änderte urplötzlich seine Richtung. Er floss nicht mehr nach Osten, sondern machte einen Bogen nach Süden. Damit war Lulan vom Wasser abgeschnitten. Der See Lopnor wanderte einfach davon. Er entstand 80 Kilometer südlich aufs Neue. Den Bewohnern von Lulan blieb nichts anderes übrig, als all ihre Besitztümer zurückzulassen und ihre Stadt der Wüste schutzlos auszuliefern. Das war etwa im Jahr 330 nach Christus. Heute, da die Wüste noch trockener geworden ist, ist der Lop Nur komplett verdunstet. Nur ungern verlässt Hedin die Wüstenstadt. Noch ein Tag blieb uns an diesem, ich hätte beinahe gesagt, heiligen alten Ort, an dem man von feierlicher Schwermut über die Vergänglichkeit alles Irdischen erfüllt wird. In den folgenden Jahren und Jahrzehnten kehrt der Schwede immer wieder in die Länder und in die Wüsten Asiens zurück. Rechnet man alle seine Reisen zusammen, dann war er 18 Jahre seines Lebens ununterbrochen unterwegs. Was erleben Menschen wie Sven Hedin in der Wüste, dass sie nicht mehr davon loskommen? Bruno Baumann versucht, eine Antwort auf diese Frage zu geben. Es ist ein Zustand, wo man derartig hellwach ist, wo man das Gefühl hat, alle seine Sinne, alle seine Fähigkeiten, alles dort zu leben, hier sind bestimmte Dinge unwichtig. Wir leben nur einen Teil unserer Möglichkeiten hierzulande. Bestimmte Fähigkeiten brauchen wir gar nicht. Die sind hier verkümmert, wie ein nutzloses Organ. Erst wenn, wie in der Wüste, alle äußere Sicherheit wegfällt, erst dann erwirbt man etwas wirklich Wertvolles. Innere Sicherheit und Selbstvertrauen. Die Extremsituation verlangt einem viel ab. Qualitäten, die auch hier wichtig sind, Selbstverantwortung zu übernehmen, geistesgegenwärtig zu sein, die Lösungen von Problemen, die auf einem zukommen, zunächst einmal bei sich selbst zu suchen, nicht gleich um Hilfe zu schreien, nicht gleich abzudelegieren, sondern dort ist man ja auf sich allein gestellt und zwangsläufig muss man Probleme dann auch selbst lösen können. Und das sind dann die Schätze, die Bruno Baumann aus der Wüste mitbringt und weswegen er immer wieder dorthin zurückkehrt. Innere Schätze. Für ihn wertvoller als all das Gold oder die Schriften unter dem Sand. Deswegen sehnt er sich, wenn er hier ist, stets nach der Wüste. Auch Sven Hedin verließ die Sehnsucht nach der Wüste nie. Im Alter von 87 Jahren, 3 Tage vor seinem Tod, schrieb er folgenden Brief an ein 15-jähriges Schulmädchen, das ihn um ein Autogramm gebeten hatte. Liebe kleine Kaiser Wickmann, ich höre, du sollst in der Schule einen Vortrag über meine Wanderungen halten. Grüße die Wüsten und die Berge, wenn du über sie sprichst, und sage ihnen, dass ich mich vergebens danach sehne, sie wiederzusehen. Teils, weil mein hohes Alter mich daran hindert. Du und deine Schulkameraden werden in ihrer Schulzeit mehr erfahren, als ich während meiner Wanderungen geschafft habe. Aber dann habe ich die Erde längst hinter mir gelassen und halte mich in einem heiligeren Land unter dem Schutz des Ewigen auf. Nun hoffe ich indessen, dass du ein paar lustige Episoden aus der Zeit erzählst, als ich mich als Alleinherrscher über das Innerste des größten Kontinents der Erde fühlte. Mit herzlichen Grüßen von deinem Freund Sven Hedin. Als Sven Hedin am 26. November 1952 starb, fand man in einem Buch mit Losungssprüchen, das er ständig bei sich trug, eine Fotografie. Es war das Bildnis von seiner anderen großen Liebe, das Bild von Mille. In der Kirche, auf deren Friedhof sich Hedins Grab befindet, erinnert eine Gedenktafel an den Schweden. Ihre Inschrift lautet: Asiens unbekannte Weiten waren seine Welt. Schweden blieb sein Zuhause. Thank you. auf Wiederhören bei Audible.